Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder Grüße aus Deutschland. Sie hören die Folge Zivildienst. Die meisten jungen Männer werden nach dem Schulabschluss erstmal zum Militär eingezogen. Also hier ist es momentan so, wenn man nicht zum Militär will, muss man Zivildienst machen. Man muss mehrere Monate lang im sozialen Bereich arbeiten. Wir hören heute Jochen, der Zivildienst macht. Franzis Kramer hat mit ihm gesprochen. Jochen musste sagen, warum er nicht zum Militär will. Für seine Entscheidung war ein Mensch besonders wichtig. Wer war das? Mein Opa war ja im Krieg und ich habe halt dann auch darauf verwiesen, dass ich nicht diese Erfahrung machen möchte und dass ich auch nicht bereit bin, andere Leute zu töten für irgendwelche Sachen, die mir der Staat vorgibt. Welcher Mensch war wichtig für Jochens Entscheidung? Sein Opa, also sein Großvater. Denn sein Opa war im Krieg. Jochen will nicht diese Erfahrung machen. Er will also den Krieg nicht erleben. Und er will nicht andere Menschen töten. Diese Gründe wurden akzeptiert und jetzt macht Jochen Zivildienst in München. Die Abkürzung klingt nett. Jochen ist Zivi. Tja, und er wohnt mit drei anderen Zivis zusammen in einer WG. In einer Wohngemeinschaft. Also, er teilt sich mit anderen Zivis eine Wohnung. Jochen hilft behinderten Menschen. Wenn jemand zum Beispiel nicht gehen kann oder nicht gut sieht, dann hat er eine Behinderung. Wie hilft Jochen den behinderten Menschen? Wie unterstützt er sie? Vielleicht können Sie sich ein, zwei Dinge merken. Das heißt, ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Leuten, die irgendwelche Behinderungen haben und die zu Hause leben und unterstütze die Leute in den alltäglichen Verrichtungen und Dingen, die sie halt nicht können. Es beschränkt sich nicht nur auf Haushalt machen oder spazieren gehen oder einkaufen. Man macht halt einfach die Dinge, die die Leute brauchen. Und wenn es oft sind, es alte Leute und die freuen sich natürlich auch, wenn sie jemanden zum Reden haben und wenn sie auch mal rauskommen, weil sie oft nicht mehr allein spazieren gehen können. Wie unterstützt Jochen die behinderten Menschen? Wie hilft er ihnen? Er? Er macht den Haushalt. Er kauft ein. Er geht mit den Leuten spazieren. Er redet mit ihnen. Er macht Dinge, die die Leute brauchen. Jochen unterstützt die Leute gerne, aber manchmal findet er die Arbeit auch bedrückend. Das kommt von dem Verb drücken. Stellen Sie sich vor, Sie tragen einen schweren Sack mit Steinen drin. Spüren Sie, wie er auf den Schultern drückt? Was kann das dann bedeuten? Etwas ist bedrückend. Hören wir Jochen. Jetzt machst du gerne diese Arbeit mit den Behinderten oder bedrückt es dich manchmal? Ja, bedrückend ist manchmal schon, das muss ich sagen. Aber ich meine, man kann daran nichts ändern und das, was man macht, da hilft man den Leuten ja auch auf gewisse Weise. Was kann das bedeuten? Es ist bedrückend. Etwas ist bedrückend. Es macht traurig. Wenn man traurig ist, fühlt man sich wie mit einer Last auf den Schultern. Jochen will auch später nicht im sozialen Bereich arbeiten. Er möchte Werbung und Marktkommunikation studieren. Die Werbung, das ist zum Beispiel Information, Intelligenz, Ideen, Grüße aus Deutschland und Sie wissen mehr. Oder Grüße aus Deutschland, die Sendung mit dem gewissen Etwas. Für Männerohren viel zu schick. Ja, also, das jedenfalls will Jochen studieren. Marktkommunikation ist sowas Ähnliches. Der Markt, das bedeutet hier, die Leute, die etwas kaufen sollen, wollen. Werbung und Marktkommunikation studiert man an einer FH, an einer Fachhochschule. Aber was ist das Problem für Jochen? Aber die haben nur 25 Plätze pro Semester frei. Und da weiß ich nicht, ob ich reinkomme. Aber versuchen kann ich es immer. Hunderte von Bewerbern wahrscheinlich. 600, glaube ich, auf 25 Stellen. Oje. Was ist das Problem? Es gibt nicht genug Plätze pro Semester. Ein Semester dauert ein halbes Jahr. Man nimmt also jedes halbe Jahr nur 25 Bewerber auf. Bewerber, das sind Leute, die dort studieren möchten. Es gibt 600 Bewerber pro Semester. Na, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück, Jochen. Man kann an eine FH, wenn man vorher den Abschluss an einer FOS gemacht hat. Puh, diese vielen Abkürzungen. FOS und FH. Zivi und WG. Uni, Prof und Studis. Und O-Saft, bitteschön. Orangensaft? Bitte sehr. Danke. Jochen hat seinen Zivildienst bald hinter sich. Wie denkt er über diese Zeit? Eher positiv oder eher negativ? Man wird dann auch hilfsbereiter, denke ich. Man wird nicht mehr so sehr auf sich selbst fixiert durch den Job. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein anderer Mensch geworden bin, aber irgendwas nimmt man immer mit. Alle Erfahrungen prägen einen, ja. Ja. Und ich finde es auf jeden Fall, ich denke, ich nehme was Positives mit. Jochen denkt positiv über diese Zeit. Er meint, die Erfahrungen haben ihn geprägt. Das bedeutet, die Erfahrungen haben ihn geformt. Sie haben ihn verändert. Die Erfahrungen haben ihn geprägt. Jochen ist zum Beispiel hilfsbereiter geworden. Hilfsbereit. Welche zwei bekannten Wörter hören Sie? Die Hilfe und bereit. Jochen ist jetzt also eher bereit, anderen zu helfen. Hilfe! Die Wiederholung! Bin schon da. Die Arbeit ist manchmal bedrückend. Die Arbeit ist manchmal bedrückend. Seine Erfahrungen haben ihn geprägt. Seine Erfahrungen haben ihn geprägt. Er unterstützt die Leute im Haushalt. Er unterstützt die Leute im Haushalt. Er ist hilfsbereiter geworden. Er ist hilfsbereiter geworden. Tschüss. Tschüss. Du, Adi, findest du mich bedrückend? Bedrückend? Nein. Ich finde dich sogar entzückend. Das ist nett von dir. Ja. Habe ich aber nur gesagt, weil es sich reimt. Du bist fies! Hilfe! Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.